Zu Ehren des Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der TVRK Kim Jong-nam, der der Republik Äquatorial Guinea einen offiziellen Besuch abstattete, gab Exzellenz Obiang Nguema Mbasogo, Präsident dieses Landes, am 21. Mai im Präsidentenpalast ein Bankett. Dazu wurden Sin Hong Zoll, Vizeaußenminister, Kwak Ji-fan, außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der TVRK in Äquatorial Guinea und weitere Begleiter eingeladen. Dabei waren zugegen Vicente Eadedomi, Regierungschef, die Präsidenten des Ober- und des Unterhauses des Parlaments, Mitglieder der Regierung und diplomatische Vertreter verschiedener Länder in diesem Land.